Um die Vollständigkeit des Grals erlangen zu können, die kriegerische und männliche Einweihung, muss Parzival mit der Mutter kämpfen, gegen ihre Mond- und Erdenkraft einer vorenthaltenen matriarchalen Einweihung. Er muss aus dem Busen des mütterlichen Waldes heraustreten, seine Umklammerung, seine Herrschaft durchbrechen. Die drei Ritter sind wie die drei Künder der hyperboreischen Gnade, die drei heiligen Könige, die Gesandten, die den Helden befreien wollen, um ihm sein ruhmreiches Schicksal zurückzuerstatten. Ihre Erscheinung hat den jungen Parzival innerlich so bewegt, dass er seine Mutter verlässt und hinaus in die Welt zieht, auf der Suche nach Abenteuer, nach seiner Integration, nach der Blütezeit. Herzeloide kann ihn nicht zurückhalten und stirbt kurz danach vor Leid, ohne dass ihr Sohn davon erfährt, sondern erst viel später. Hier ist es angebracht zu sagen, dass Herzeloide, bevor sie Gachmoret ehelichte, eine andere, nicht vollzogene Ehe mit dem König von Wales und Norgals mit Namen Castis, der Keusche, eingegangen war. Wolfram erfindet anspielende Namen innerhalb einer Namenssymbolik, die manchmal klar, andererseits verborgen sind. Dieser König hat seine Frau nicht angerührt, wie mit Absicht dem Tod im Kampfe suchend, um seine Keuschheit zu bewahren. Aus dieser Epoche wird Otto Rahn Folgerungen ziehen, um das Katharische der Parzival-Dichtung zu behaupten. Die Keuschheit war eine grundlegende Bedingung der reinen Katharer, der Herren des Gral, der reinen Toren. Es wurde ihnen nur erlaubt, ihre Keuschheit aufzugeben, wenn sie in ferne Länder reisten, die keinen Herrn hatten, um sie mit ihrem Geschlecht zu bevölkern, mit ihrer Rasse, sagen wir. Derselbe Otto Rahn, kurz bevor er in Deutschland heiraten wollte, ist nach Kufstein gereist, ließ sein Gepäck dort in einem Gasthof und bestieg einen Alpengipfel, wo er den Tod durch Erfrieren gesucht hat, auf diese Weise die harte Bedingung der Katharer erfüllend, wie der König Castis. Nun haben wir Parzival, der aus der Höhle, dem mütterlichen Wald, austritt, alleine in der Welt steht, ohne irgendwelche Erfahrung, der kindische Fragen stellt, die eines reinen Toren, Missstände begehend. Wie von jemandem geleitet, gelangt er in die Nähe des Hofes von König Arthur, dessen nordisch-polare Symbolik wir schon erklärten. Es ist interessant zu erfahren, dass alle Legenden vom Gral und von dem Hofe König Arthurs, die im 13. Jahrhundert erzählt wurden, sich auf sehr alte Begebenheiten des 4. und 5. Jahrhunderts bezogen haben. Wie es in jenen Zeiten üblich war, vermischten sie die jetzigen mit vergangenen Jahren, ließen Alexander den Großen als mit einer Königin der Jetztzeit verheiratet erscheinen oder Vergil, die Trojaner, als Verwandte der Gralsdynastie, womit bewiesen wird, dass es sich in der Hauptsache um göttliche Vorfahren des einweihenden und polaren Types handelt. Obwohl beinahe alles in diesem Bericht wichtig ist, lassen wir jenes beiseite, das uns zu weit ausschweifen lassen würde, und konzentrieren uns nur auf die Schlüsselereignisse, die die Knoten in dieser heiligen Geschichte, dieser arischen Bibel, bilden. Vor den Toren des Hofes von König Arthur in der Normandie trifft Parzival auf einen Ritter, der ganz in Rot gekleidet ist. Er tötet diesen mit einem Speer, hergestellt aus dem Holz des Waldes seiner Kindheit. Er weiß nicht, dass er einen Verwandten getötet hat, einen Gralsritter, der am Hofe König Arthurs sehr beliebt war. Doch tat er es bei einem Turnier. Parzival bemächtigt sich der roten Rüstung, die ihn geblendet hatte, und des Schwertes des toten Ritters. Von nun an wird er der rote Ritter sein. Kurz vorher hatte Parzival gute Ratschläge eines edlen Herrn erhalten, über die Art, sich zu benehmen, dass man niemals indiskrete Fragen stellen und stets edel und aufrichtig sein solle. Er soll ihm außerdem beigebracht haben, wie man zu kämpfen und die Waffen wie das Streitross zu führen hat. Aber er hatte den roten Ritter mit einem Speer getötet, ohne zu wissen, dass dies eine bei den Ritterturnieren verbotene Waffe war, die nur in Extremis, also im äußersten Fall bei der Verteidigung von belagerten Burgen gebraucht wurde. Hier haben wir das Wehklagen von Genovefa, die Weiße, Gemahlin des Königs Arthur, über den Tod des erlauchten Iter, des Roten Ritters. Das Unglück Itas war es, dass der junge Parzival von der Farbe geblendet war und sich der Rüstung bemächtigen wollte, der Tarnkappe. Genoveva ruft aus: »O Traurigkeit! Wer mit Recht die Siegespalme von jedem anderen an der Tafelrunde ergriffen hatte, liegt nun tot vor den Augen Nantes. Er hat seinen Vorfahren Ehre gemacht. Wenn alles gesagt sein wird von ihm, er, der Mitglied unseres Familienhauses war und ein Betragen zeigte, so dass man niemals von einer unedlen Tat seinerseits Kunde erhielt, ruht nun im Tode. Oh, wie geschwind hat sich für ihn das Register seines Ruhmes geschlossen. Sein höfisches Herz brachte ihn dazu, das Beste in der Liebe einer Frau zu befolgen, mit mannhaften Beweisen des Glaubens und klaren Willens. Ein neuer und fruchtbarer Same des Schmerzes wird in den Frauen wachsen. Von seinen Wunden steigen die Wehklagen in die Luft. So rot war seine Ausschließlichkeit, sein Blut hätte die weißen Blumen nicht röter machen können. Das Lachen der Frauen ist für immer vergangen.«